1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ganz pünktlich sind wir heute zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Und somit können wir gleich beginnen. Freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, diese Telefonnummer müsst ihr wählen. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Manuela. Und Manuela ist 47. Hallo Manuela. Hallo Domian. Hallo. Weswegen rufst du mich an? Ja, es geht eigentlich darum, so um die Weihnachtszeit beziehungsweise Weihnachten an sich. Ja, ist das für dich eine besonders schwierige Zeit vielleicht? Ursprünglich habe ich Weihnachten mal sehr gerne gefeiert. Ja. Da hat man ein unheimliches Bramborium drum gemacht. Ja. Viel Lichterketten und Weihnachtsschmuck. Ja. Für Kinder und für meine Mutter. Ja. Und ja, Kinder habe ich jetzt keine mehr. Also es waren immer nur Pflegekinder. Die sind wieder bei den Eltern. Ach so. Also alle Kinder sind weg? Eigenen. Leider. Keine eigenen? Nein, keine eigenen. Wie viele Pflegekinder hattest du früher? Ich sag, wie viele Pflegekinder hattest du früher? Insgesamt habe ich 9 gehabt. 9? Ja. Mann, Respekt. Naja. Viel Arbeit. Arbeit, ja. Ja. Aber auch Spaß. Na klar, das ja. Ist auch aus allem was geworden. Ja, und hast du mit den Kindern noch Kontakt? Nein. Nee, warum nicht? Viele sind, also aus einer Gruppe, aus einer Familie waren alleine 5. Mhm. Die mussten wieder zurück zu den Eltern. Wie viele Jahre waren die bei dir? Moment. Ja, so ungefähr. Also circa 6 Jahre. Das ist ja eine lange Zeit. Und die letzten beiden, die hast du nochmal nachgekriegt, waren Zwillingspärchen. Die habe ich dann nur 3 Jahre gehabt. Dann mussten die wieder zurück. Aber wenn die so lange bei dir waren, wieso haben die keinen Kontakt mehr zu dir? Die sind weggezogen. Mhm. Und das Problem war einfach da, die wollten nicht nach Hause, diese Kinder. Und ich musste sie dann aber leider wieder abgeben. Na, und um der ganzen Sache zu entfliehen, damit die nicht wieder abhauten und bei mir aufkreuzten, ist die Mutter mit dem neuen Lebensgefährten dann weggezogen. Ach so. Ja. Und die Kinder sind... Kontakt dann unterbrochen. Und wie alt sind die heute so von bis ungefähr? Boah, lassen Sie mich mal rechnen. Ja, so grob. Ah, ja. August jetzt, wird die Älteste. Ja. So, Thema Weihnachten. Die Kinder sind nicht mehr da. Lebt deine Mutter noch? Nein. Die lebt auch nicht. 2005 beerdigt. Die habe ich auch über 20 Jahre gepflegt. Ja. Und Papa auch tot? Bitte? Der Papa auch tot? Ja, den habe ich, wie ich 13 war, ist der gestorben an Krebs. Den habe ich vom 11. bis zum 13. Lebensjahr gepflegt, weil meine Mutter das nicht konnte. Lass uns über Weihnachten reden. Was verbindest du jetzt mit Weihnachten? Was bedeutet jetzt Weihnachten für dich? Traurigkeit, Einsamkeit. Mhm. Ich bin selber krank. Ich kann nicht mehr richtig laufen. Ja. Meine Hände funktionieren nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Ja, und du hast keinen Partner? Nein. Ich bin übergewichtig. Ich kriege Cortison. Ja. Und zwar schon sehr lange. Ja. Einen schweren Autounfall habe ich. Wie wirst du den Heiligen Abend zum Beispiel verbringen? Ja, das weiß ich noch nicht. Sehr wahrscheinlich schlafend. Mhm. Wie war es denn voriges Jahr? Voriges Jahr war es so, dass ich hatte kurzfristig ein Pflegekind aufgenommen. Ich hatte gehofft, nochmal wieder einsteigen zu können. Hatte mich dann für ein sehr schwieriges Kind entschieden. Mhm. Das hat aber leider gar nicht funktioniert, weil da war ich selber bei der Polizei, um die abzuholen und irgendwo einzusammeln wie alles andere. Aber da warst du dann Weihnachten abgelenkt zumindest. Ja. Und beschäftigt. Na, das war auch, die ist auch genau zu Weihnachten gekommen. Ja. Na, und natürlich alte Zeiten wieder aufleben lassen mit Weihnachtsbaum und hat man nicht gesehen. Also dieses Jahr wird es keinen Weihnachtsbaum geben? Nein. Nein. Weihnachtsfreie Zone. Keine weihnachtlichen Verzierungen, nichts geschmückt, gar nichts. Ja. Ich habe das ja, ich habe alles, was ich gemacht habe, nie für mich selber gemacht. Ich habe das immer für die anderen gemacht. Ich fand das sehr schön. In meinem Heimatort, da wo ich vorher gewohnt habe, ich hatte immer wahnsinnig viele Lichterketten und Getöse, wie das damals so aufkam. Ja, ja. Konnte das aus Flugzeug, war das der hellste Punkt in der Stadt. Ja. Ich habe natürlich eine wahnsinnige Stromrechnung gehabt, aber die Kinder mit Kindergärten sind vorbeigekommen, haben sich das angeguckt. Aber wie kommt es denn, dass du dann für dich zumindest nicht so ein bisschen es dir schön machst zu Hause, vielleicht irgendwie einen Adventskranz oder ein, weiß ich, irgendwas Weihnachtliches aufstellst? Warum nicht? Ach, das erinnert mich nur daran, dass ich hier alleine sitze. Ach so, verstehe. Das heißt, eigentlich müsstest du da richtige Angst haben vor dem 24. Habe ich. Ja, glaube ich. Ich glaube, das geht vielen Leuten so wie dir. Die alleine sind, die vielleicht einen Menschen verloren haben oder wo irgendetwas Trauriges passiert ist, dass die Angst haben vor dem 24. Ja. Und man wird ja zugeballert, ne, von den Medien, vom Fernsehen, vom Radio, überall. Ja, mich stört schon die Werbung im Fernsehen, wenn ich das dann sehe, diese Kinder lachen, na, und wie die Kinder dann so über den Weihnachtsmarkt ziehen, das habe ich mit Mann natürlich früher auch gemacht. Mhm. Also ich glaube ja... Vorbereitungen, die ganze Vorweihnachtszeit ist ja noch das Schönste dann. Ja, ja. Na, und das. Ich glaube ja, wenn man mit diesem Tag große Schwierigkeiten hat, ja, gibt es eine Möglichkeit, dem zu entfliehen. Also ansatzweise zu entfliehen. Wie? Indem man kein Radio einschaltet, kein Fernsehen, sag ich mal, der ich hier beim Radio und Fernsehen arbeite, also kein Radio, kein Fernsehen. Man guckt sich ein paar Filme an auf DVD und geht früh schlafen. Ich glaube, das ist die beste Methode, sich dem zu entziehen. Ja, das werde ich wohl auch machen müssen. Ja, genau. Und dann, der erste Weihnachtsfeiertag ist ja schon ein bisschen entspannter, der zweite sowieso, und dann geht es wieder in den Alltag. Ja. Wobei, Silvester ist ja für manche Leute auch ein schwieriger Tag. Doch, der stört mich eigentlich. Der stört dich nicht so. Nee. Da kriegst du es ja nur wirklich mit, wenn dann um 12 Uhr gefeiert wird und das Feuerwerk und es knallt überall. Und okay, da. Also vor Feuerwerk habe ich sowieso Respekt, da bin ich eh nicht für zu haben. Ja, ja. Na, da habe ich als Kind mal eine böse Erfahrung mit meinem Vater gemacht, das hat mir gereicht. Ah, ja, ja. Na, seitdem habe ich da Respekt vor. Und ich sage, Silvester ist nicht das, was mich stört, nur Weihnachten. Verstehe. Weil man hat so gar keinen mehr, ja, was für tut, na, ja, und es kommt keiner mehr. Also versuch es mal vielleicht so hinzukriegen, aber du hast es ja eh schon so geplant, dass du früh schlafen gehen wolltest. Und dann muss man einfach versuchen, sich gar nicht damit zu beschäftigen und da gar nicht dran zu denken. Und dann kommt man auch über diese Zeit hinweg, glaube ich. Ja. Manuela. Schwer, also wenn man früher immer Gott weiß was gemacht hat. Ja, ja, klar, die Erinnerungen kommen hoch, völlig, ja, völlig. Tante so, die haben ja alle Familien. Ja, ja, ja, ja. Ich habe ja nun gar keinen mehr und... Ist ein harter Tag, also ich verstehe es schon, ich verstehe es schon. Familienfest. Ja. Und dann spätestens, dann merkt man, man steht doch ziemlich weit draußen. Mhm. Also, dennoch wünsche ich dir, dass du gut über diesen Tag hinwegkommst und durch diese heilige Nacht durchkommst, möglichst tief und gut schlafend. Ja. Und ja, dass es dann vorbei ist. Liebe Manuela, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön. Alles Liebe, tschüss. Viel Erfolg noch mit der Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir, tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, morgen haben wir eine feste Themensendung. Und morgen heißt unser Thema das Geheimnis meines Lebens. Und folglich möchte ich mich sehr gerne mit euch über euer Geheimnis unterhalten. Ich tippe mal so, dass fast jeder von uns oder 95% ein mehr oder weniger großes Geheimnis haben. Manche sprechen vielleicht nie in ihrem Leben darüber, aber manche reden dann vielleicht doch irgendwann darüber. Und wenn ihr gerne morgen mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Was ist euer größtes Geheimnis? Habt ihr vielleicht ein heimliches Kind? Oder habt ihr ein Verbrechen begangen und seid nie dafür bestraft worden? Oder liebt ihr vielleicht jemanden, den ihr nicht lieben dürft, aus welchen Gründen auch immer. Also, Telefonnummer 0800 220 5050 könnt ihr morgen schon wählen ab 0 Uhr, wenn ihr euch für das Thema anmelden wollt oder mailt uns domian@wdr.de. Heute weiter mit der freien Themennacht und ich freue mich begrüßen zu können den Tobias und Tobias ist 26. Guten Morgen. Ja, hallo. Tobias, du hast mich angerufen. Richtig. Warum? Und zwar geht's darum, dass ich das Thema Spielsucht ansprechen wollte. Ja. Und zwar muss ich da erstmal so mit anfangen, damit du weißt, warum ich das mache. Also du spielst? Richtig, ja. Ich spiele. Also ich gehe jetzt nicht ins Casino. Ins Casino bin ich zwar auch schon gegangen, aber unter anderem spiele ich meistens von zu Hause aus. Weil das, immer bequemer war, als immer loszugehen und dann Eintritt zu zahlen. Ja, verstehe. Was spielst du denn dann? Roulette spiele ich. Im Internet, übers Netz? Genau. Ja. Und warum ich spiele, das ist halt irgendwie so gekommen, weil ich im Januar war das gewesen, da bin ich in so eine doofe Handygeschichte gekommen, weil mein Bruder da so einen komischen Typen kannte, wo wir Verträge abschließen sollten und der die Verträge irgendwie übernehmen wollte. Man kann ja diese Verträge irgendwie überschreiben. Ich kannte mich ja damit nicht aus, ich habe meinem Bruder halt vertraut. Ja. Und als mein Bruder mir dann natürlich irgendwann erzählt hat, dass er den Typen noch gar nicht so lange kennt, habe ich mir natürlich gedacht, na toll, das hätte er mir ja früher sagen können. Aber da war der Vertrag schon unterschrieben. Richtig. Ja. Und die Kündigungsfrist, die war natürlich dann damit auch schon verstrichen. So, und dann musste ich natürlich, weil ich ja jeden Monat da was zahlen musste, hat sich das natürlich summiert und da bin ich dann irgendwann auf 2000 Euro gekommen. Also nicht, weil du zu viel telefoniert hast, sondern weil die Konditionen so schlecht waren in diesem Vertrag? Ja, ne, ich musste halt das war halt so ein iPhone-Vertrag und die sind natürlich, weil es der höchste Vertrag gewesen ist, ist das natürlich, da musste ich jeden Monat 259 Euro machen, weil ich ja zwei Verträge abgeschlossen habe. Boah, das ist natürlich fett. Und dann hat sich das summiert, eine Rechnung auf 2000 Euro. So nicht ganz, aber es waren so um die 1,7. Und ich musste mir natürlich auch noch einen Anwalt nehmen und somit sind das dann halt so 2000 Euro gewesen. Ach so. Weil den musste ich ja auch noch bezahlen. Um da rauszukommen aus dem Vertrag. Genau, der hat es nämlich geschafft, mich da rauszuboxen. Ah ja. Und weil ich halt von meiner Bank natürlich einen Kredit aufnehmen musste, habe ich mich dann irgendwann halt daran gesetzt und habe gedacht, ach, versuchst du mal Geld irgendwie draus zu machen, um den Kredit schneller abbezahlen zu können. Und somit kamst du auf die Idee zu spielen? Richtig, und das war natürlich ein blöder Fehler. Und allerdings. Ich hätte natürlich nie gedacht, dass das so weit kommt. Freunde von mir haben mir natürlich schon gesagt, ey Sven. Lass mich fragen, also du hattest vorher mit Spielen überhaupt nicht so Mut. Richtig. Du bist in diese Schuldenfalle da reingerutscht den überschaubaren Betrag von 2000 Euro. Und hast dann gedacht, na, spiele ich mal, vielleicht kann ich das schnell dann tilgen. Richtig. Das ist natürlich Wahnsinn. Wie viel Schulden hast du heute? Also, es ist ja jetzt so, dass ich halt auch noch einen zweiten Kredit aufnehmen musste, weil ich halt ein Dispo hatte, der ziemlich hoch war und da hat mich meine Bank natürlich angesprochen und gefragt, ob ich den nicht ausgleichen möchte. Und weil ich halt letzten Monat auch um die 1000 Euro wieder verspielt hatte. Also im Klartext, heute Dezember haben wir jetzt, wie viel Schulden hast du jetzt? Also insgesamt, was ich jetzt abzahlen muss, oder meinst du jetzt, was ich jetzt verspielt habe? Alles, ich will wissen, wie hoch die rote Zahl ist. Also insgesamt, muss ich mal überlegen, das sind so, also wenn ich das jetzt so mal Pi mal Daumen jetzt überschaue, dann sind das, denke ich mal, so um die 5.000 Euro, die ich von Januar bis jetzt verspielt habe. Und dazu kommen natürlich noch die 2.000. Und der Kredit, den ich jetzt, sag ich mal, wenn ich jetzt 7 Jahre abzahlen würde, wären das 15.000 Euro. Verstehe ich nicht. Also wie viel Geld schuldest du de facto im Moment wem auch immer? Also der Bank würde ich, wenn ich 7 Jahre abzahlen würde... Nicht würde. Wie viel schuldest du der Bank im Moment? Jetzt im Moment sind es 6.000. So, 6.000. 5.000 verspielt, sind wir auf 11.000. Richtig. Und 2.000, damit fing es an. Richtig. Sind wir auf 13.000. Richtig. Mann, bist du wahnsinnig. 13.000 hast du jetzt an der Backe. Aber sag mal, wie naiv bist du denn, dass du denkst, dass du mit Spielen rauskommst? Das war natürlich, ich habe mich da natürlich auch... Das war sehr, sehr leichtgläubig und sehr unüberlegt. Ist hier klar, ne? Ich hätte auch damals zum Beispiel ich denke, ich bin der Meinung, wenn das damals mit dieser Handygeschichte nicht gewesen wäre, dann wäre ich auch niemals irgendwie da reingerutscht. Natürlich, aber du warst mit der Handygeschichte und dann hast du die fatale Fehlentscheidung getroffen, ich fange mal an zu spielen. In der Hoffnung, da hole ich Kohle rein und dann die Sache ist vorbei. Das Problem war ja auch gewesen, ich habe ja Eigentlich, ich habe ja auch oftmals gewonnen, nur das Problem war gewesen, dass ich mir... auch oftmals verloren. Nee, ich habe mir nichts auszahlen lassen. Ich habe zum Beispiel ich habe zum Beispiel so ein Limit gehabt, wo ich mir gesagt habe, 10 Euro pro Tag und dann lasse ich das sein. Aber als ich dann natürlich so einen Lauf hatte, da habe ich mir dann wieder gesagt, ach, kannst du ja noch 10 Euro. Ein Lauf haben bedeutet, man gewinnt, oder was? Richtig, genau. Ja. Dass man gerade so eine Glückssträhne hat. Und wenn man natürlich eine Glückssträhne hat, dann denkt man natürlich, ach nee, jetzt höre ich nicht auf. Natürlich, das ist ja das Fatale. Das ist ja das Gefährliche an den ganzen Sachen. Und das Ding war nämlich auch gewesen, weil wenn man natürlich mehr hat, dann will man auch mehr setzen. Ja. Weil wenn ich jetzt 500 Euro im Plus bin, und ich gewinne nochmal 200, dann weiß ich, ach ey, jetzt kann ich ja mal vielleicht 100 Euro setzen, dann machst du das dreimal, dann verlierst du vielleicht dreimal und denkst so, oh, jetzt muss ich aber da wieder hinkommen, wo ich war. Was machst du beruflich, Tobias? Ich arbeite im Einzelhandel. Also hast dein Einkommen, aber kein großes Einkommen? Doch, mein Einkommen ist schon sehr gut. Ist schon sehr gut? Ist schon sehr gut, ja. Wieso waren denn dann diese 2000 Euro so eine große Belastung für dich? Naja, wie soll ich das sagen? Also es ist ja so, dass man halt, wenn ich jetzt sage ich mal, ich zahle 430 Euro Miete und Essen und sowas alles geht davon ab. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir was kaufen will, dann habe ich nicht mehr. Also so viel kann ich nicht ausgeben für mich. Ich habe schon so ein Einkommen, dass ich halt davon leben kann. Darf ich dich fragen, wie viel es im Monat sind? Netto. Netto sind 1,3. Okay, da hättest du natürlich diese 2000 gut abstottern können. Ne? Aber nun gut, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Was jetzt? Spielst du tatsächlich zurzeit immer noch, die letzten Tage auch? Nee, das Ding ist, also ich habe komischerweise jetzt die letzten, ich habe mir jetzt so einen Zettel gemacht. Und da habe ich mir zum Beispiel dann immer so ein Häkchen gemacht, wenn ich zum Beispiel es geschafft habe, nicht einen Tag zu spielen. Jetzt habe ich zum Beispiel 2 Tage nicht gespielt, obwohl ich wieder Geld auf meinem Konto habe. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern, man feststellen kann, ob ich nun jetzt, oder was mich besser gesagt von den anderen Spielsüchtigen unterscheidet. Weil ich bin der Meinung, ein richtiger Spielsüchtiger, der verzockt sein Geld, wenn er gleich wieder Geld hat, um das wieder rauszukriegen. Irgendwie. Ja, du hast mal gerade 2 Tage geschafft. Genau, das also. Ist jetzt, ich will mich jetzt noch nicht feiern lassen, das ist klar. Also, ich finde, also um auf Nummer sicher zu gehen, wäre ein Besuch bei der Suchtberatung sehr wichtig, sehr richtig. Denn auch wenn es nur noch eine leichte Sucht ist in den Anfängen, wäre den Anfängen. Und mach sofort einen Termin bei einer Schuldnerberatung. Sofort. Wir geben dir gleich Telefonnummern, kannst du alles morgen einleiten. Na, ich habe ja jetzt, also so viel Schulden, sag ich mal, ich muss ja jeden Monat jetzt was abzahlen halt. Ich habe ja das jetzt so gemacht, dass ich jeden Monat halt was abzahlen muss. Also es ist ja, jetzt, also das könntest sind 180 Euro im Monat, die ich abzahle. Achso, das geht jetzt dann doch. Damals ging es dann nicht. Okay, das heißt, das könntest du auch, obwohl es jetzt enorm angewachsen ist, die Schuldenlast, kannst du schaffen. Genau. So, dann musst du dann kannst du ja die Schuldenberatung sparen, dann kriegst du es so weg. Suchtberatung. Genau. Meine Psychologin heute Nacht heißt Sabine. Ich habe ja letztens auch schon von einem Kollegen von dir eine Nummer gekriegt. Ich glaube, Henning hieß der, kann das sein? Ja, das kann sein. Der mir die Nummer gegeben hat und eine Internetadresse hat er mir auch gegeben. Ja. Und da wollte ich jetzt, morgen ist ja mein freier Tag, morgen habe ich frei. Ja. Und da wollte ich mich dann nochmal ransetzen und im Internet danach schauen und anrufen. Okay, das ist ein guter Plan, aber dann noch vielleicht ein kleines Gespräch noch mit der Sabine, wäre nicht schlecht, oder? Ja, na klar, warum prima. Nicht? Prima, ja. Tobias, dann wünsche ich dir, dass du da rauskommst und dass du nicht mehr, dass du es nie mehr machst, weil du siehst ja, in was man sich da reinreitet. Genau, ja, das Problem ist komischerweise auch, ich habe zum Beispiel, Pokern ist zum Beispiel ja auch mein Hobby und beim Pokern zum Beispiel, da habe ich nie irgendwie Probleme gehabt, hier, dass ich jetzt, sage ich mal, so suchtgefährdet wäre oder so. Ja. Das ging halt einfach nur beim Roulette, weil ich schnelles Geld machen wollte. Genau, das ist natürlich das Fatale. Und beim Poker dauert das länger. Du legst auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Alles Gute, und Tobias. Und da wollte ich nochmal sagen, ich finde deine Sendung echt klasse. Und, danke. Ja. Sehr nett von dir, dass du sagst. Vielen Dank. Ja, danke, Tobias. Klar. Alles Gute, wir melden uns gleich. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Bitte, wenn ihr mailt, schreibt kompakt, also nicht zu ausführlich, und vergesst eure Telefonnummer nicht. Hier ist Nancy. Nancy ist 33. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Nancy. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ne? Ja. Über was reden wir beide? Ich rufe an, mein Sohn ist dieses Jahr im Alter von 8 Jahren an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Das ist eine schlimme Diagnose. Ja. Wie hast du es aufgefasst, als der Arzt dir das sagte? Ja, es hat erstmal lange gedauert, ehe wir es überhaupt hatten, das Ergebnis. Wie hat sich erstmal das überhaupt bemerkbar gemacht bei dem Jungen? Es hat sich bemerkbar gemacht, indem ich bin Ende Februar mit ihm zum Arzt gegangen, weil ich gesagt habe, er ist müde, er ist blass, er hat abgenommen. War untypisch für ihn, weil er war Sportler, ist ein Sportler durch und durch, hat gerne Fußball gespielt und alles. Und war einfach untypisch, wenn er aus der Schule kam, dass er sich hingelegt hat und geschlafen hat. Das war nicht mein Kind. Ja. Daraufhin bin ich zur Hausärztin gegangen und habe eben einfach mal gesagt, ich möchte ein Blutbild machen lassen. Das gefällt mir nicht. Sie sagte noch, naja, der lange Winter, der wächst und streckt sich. Das war auf dem Donnerstag gewesen und auf Montag ruft sie mich dann an und sagte dann zu mir am Telefon, ja, die Blutwerte passen nicht, die Leukozyten sind einfach zu hoch. Der muss auch eine Entzündung im Körper haben. Hatte sich den am Donnerstag auch noch angeguckt. Er kommt dann mittags aus der Schule. Und da habe ich mir ihn nochmal angeguckt, wie gesagt, habe eine Entzündung im Körper, hatte immer Probleme gehabt, jetzt die letzte Zeit dann den Kopf zu drehen, nach links, nach rechts zu gucken, aber der ist auf dem Glatt alles ausgerutscht. Also als Mutter findet man eigentlich immer sich irgendwo einen Grund, ist ausgerutscht, hat vielleicht ein Muskel irgendwo eingezerrt oder irgendwas. Und dann war an dem Hals ein Tumor gewesen, wo ich dann sofort bei der Ärztin angerufen habe, der hat einen Tumor am Hals. Das hast du so dir gedacht, oder was? Ja, also es war eine handgroße Schwellung am Hals gewesen, ganz schnell wachsend. Und da hast du gleich gesagt, das ist ein Tumor? Das war meine erste Reaktion gewesen. Ja. Er wollte sich auch nicht anziehen und zum Arzt gehen, wo ich gesagt habe, es könnte Krebs sein, komm, hör auf, wir gehen sofort zum Arzt. Ja. Dann sind wir zur Ärztin gefahren, die hat dann gleich Ultraschall gemacht, hat sich das alles angeguckt und die Milz war angegriffen, die Leber war angegriffen, alles ruppig gewesen und als es dann klar war, wie hast du das aufgefasst? Wir sind dann ins Krankenhaus weiter und wurden eigentlich überwiesen mit der Diagnose pfeiferisches Drüsenfieber. Das wurde uns in der Nacht noch geraubt, diese Illusion. Und daraufhin haben sie ihn dann noch 8 Tage mit Antibiotikum behandelt, weil sie gedacht haben, es könnte ja irgendwo eine bakterielle Infektion oder irgendwas sein. Aber dann ist es diagnostiziert worden. Dann wurde eine OP gemacht, wo eine Biopsie vorgenommen wurde. Das heißt ja, es wurde ein Teil vom Lymphknoten entfernt und eingeschickt zur Untersuchung. Und dann kam 2 Tage später, dann am 10. März, das endgültige Ergebnis. Wie hast du es aufgenommen? Gerechnet habe ich die ganze Zeit damit, weil ich hatte mich damit die ganze Zeit dann beschäftigt, weil was könnte es sein? Ich habe auch die Ärzte gefragt, könnte es Leukämie sein oder irgendwas, weil man wusste ja nicht, was es ist. Wo sie immer gesagt hat, nee, Blutkrebs ist es definitiv nicht. Also du hattest dich mit dem Gedanken schon vertraut gemacht. Das heißt, es hat dich dann nicht so komplett umgehauen, weil du dir da schon Gedanken drüber gemacht hattest. Ich habe mir schon Gedanken drüber gemacht gehabt, ja. Ich habe früher auch viele Bücher darüber schon gelesen gehabt und ich weiß nicht warum. Bevor wir jetzt weiterreden, wie geht es dem Jungen zur Zeit, heute? Zurzeit, jetzt ist er wieder auf dem Punkt, dass er endlich mal wieder zur Schule gehen kann. Ja, was wurde mit ihm gemacht? Er hat 6 Blöcke Chemotherapie bekommen und im Anschluss noch 11 Bestrahlungen. Wie sind denn die Heilungschancen und die Therapiechancen in dem Alter, wenn man diese Erkrankung bekommt? Ja, aufgrund seines jugendlichen Alters hat er eigentlich eine sehr gute Prognose von einer Heilungschance bis 95%. Das ist ja schon mal sehr hoffnungsvoll, stimmt. Ja. Ja. Ist er 8 Jahre? Das ist schon ein ganz gutes Alter. Richtig. Mit 8 Jahren ist die Erkrankung aufgetreten und er ist im Juli jetzt 9 geworden. Ne? Also ja. Na, ich wollte darauf hinaus, da versteht man ja schon absolut, was mit einem los ist. Hast du es ihm dann auch so dramatisch erklärt, dass das eine sehr schwere Erkrankung ist? Am Anfang habe ich ihm gar nichts erzählt. Erst als wir dann ins Krankenhaus mussten, in die andere Klinik, in eine Röhre, zu den MRTs und alles, was an Untersuchungen gemacht wird. Und dann haben ältere Omis dann immer gefragt, warum ist denn der Junge hier, wo mein Kleiner dann einfach gesagt hat, ich habe eine Lymphknotenentzündung mit dieser Schwellung am Hals. Ich hatte es ihnen damals noch nicht gesagt gehabt, gleich am Anfang. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist der Punkt gekommen, du musst ihn aufklären. Und dann bin ich mit ihnen im Krankenhauspark spazieren gegangen und habe ihnen einfach gesagt, Florian, ich muss jetzt mit dir reden. Ja. Du hast keine Lymphknotenschwellung, du hast Krebs. Na, guckte er mich bloß an. Nee, Mama, das kann nicht sein. Kinder kriegen keinen Krebs. Aber er wusste schon, dass Krebs was sehr Schlimmes ist. Da letztes Jahr unser Uropa an Krebs gestorben ist. Und hat er gesagt, das kann nicht sein, Kinder kriegen keinen Krebs. Kinder kriegen keinen Krebs, richtig. Da hast du drauf geantwortet? Da habe ich ihm das erklärt, dass auch Kinder Krebs kriegen können, dass er sehr stark sein muss, dass wir jetzt in der nächsten Zeit eine ganz schwere Zeit vor uns haben müssen, dass er kämpfen muss, wo er gesagt hat, ja, ich werde kämpfen, ich werde alles tun. Dann guckte er mich bloß an und lächelte mich an und sagte, ist schon komisch, ich bin vom Sternzeichen Krebs und ich habe Krebs. Ist ja eine irre Antwort für einen Achtjährigen, ist schon verrückt. Richtig. Nur hat der Junge eine ganze Menge durchgemacht jetzt durch die Chemotherapien. Wie hat er das verkraftet? Ich sag mal, der erste Block Chemotherapie war sehr, sehr schlimm gewesen. Ne? Da hat er nichts drin behalten, wollte nichts mehr essen, nichts mehr trinken, wurde dann nur noch über Flüssignahrung dann ernährt. Und ab dem zweiten Block wurde es besser, weil dann die Ärzte ihn richtig super, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz tolles Lob an die Ärzte, ihn eingestellt haben mit Medikamenten gegen Übelkeit, gegen Erbrechen, dass er wirklich ab der Zeit dann wirklich gut drauf war. Er hat natürlich dann auch begleitend Cortison bekommen. Cortison ist ja so ein, gute Seiten, schlechte Seiten Cortison, ne? Ja, klar, ja. Aber das hat natürlich seinen Appetit angeregt und seitdem hat er auch wieder angefangen zu essen, zu trinken. Und er musste dann ja wahrscheinlich auch viel im Krankenhaus sein. Wir waren sehr viel im Krankenhaus. Ja. Er war seit März nicht mehr in der Schule gewesen. Ja, ja. Gab es da Phasen, wo du dachtest, Mann, jetzt hängt er doch sehr durch und er klappt vielleicht seelisch zusammen und schafft es seelisch sehr schwer nur? Nee, eigentlich nicht. Er ist ein Stehaufmenschen, absolutes Stehaufmenschen. Er hat auf der Station wirklich vorbildlich gezeigt, auch anderen Kindern irgendwo vielleicht Mut gegeben, dass er sich draußen mit hingesetzt hat, ohne seine Haare und alles, mit den Kindern zusammen gespielt das hat. Das ist toll, das hört man wirklich oft von Kindern, dass die Kinder so tapfer sind und das dann durchziehen. Und jetzt kann er wieder in die Schule gehen, sagst du? Jetzt geht er wieder in die Schule, genau. Das ist ja toll, das ist ja toll. Das heißt, er muss jetzt natürlich regelmäßig untersucht werden demnächst, immer in Beobachtung sein? Ja, wir haben jetzt gerade am Donnerstag, also übermorgen, den nächsten Nachsorgetermin, wo er wieder in eine Röhre muss. Vor jedem Termin hat man einfach Angst. Natürlich hat man Angst. Da hat man Angst. Ist das dein einziges Kind? Nein, ich habe noch einen zweiten Sohn, der ist jetzt 10 geworden, also ein Jahr älter. Ja. Und der hat natürlich sehr viel gelitten in der Zeit. Das glaube ich. Lebt ihr in einer Familie oder bist du alleinerziehend? Nee, wir leben in einer Familie, also, Gott sei Dank. Ja, das ist ja dann für die Familie natürlich auch belastend, für den Bruder, für deinen Mann genauso. Wenn ein Kind so schwer krank ist, dann ist alles schief, ne? Hängt alles schief im Alltag. Aber Gott sei Dank, dass es jetzt doch so eine gute Wendung genommen hat. Und man hoffen kann, wenn du sagst 95% Heilungschance, dass es dann wirklich geheilt irgendwann ist und dass der Spuk ein Ende hat. Richtig. Ja. Deswegen, ich möchte eigentlich mit diesem Anruf auch einfach anderen Eltern Kraft geben, weil wir haben in der Zeit auf der Station so viel Elend auch zum Teil erlebt. Ne? Es sind in der Zeit 2 Kinder gestorben. Einfach anderen Eltern auch Mut zu sprechen. Hast du in der Zeit, als er behandelt wurde, kam der Gedanke, was wäre, wenn er stirbt? Oh, ganz oft, natürlich. Wir haben uns auch über den Tod unterhalten. Du hast dich mit ihm über den Tod unterhalten? Haben wir auch, natürlich. Es kommen ja auch von den Kindern, von dem Kind einfach die Fragen, wie ist es im Himmel? Er hat das ja miterlebt, auch wo die Kinder gestorben sind. Die Fragen kommen einfach. Was erklärt man dann, oder was hast du deinem Sohn erklärt, wenn er fragt, wie ist das im Himmel? Ganz, ganz schwierig zu beantworten eigentlich. Man hat es immer versucht, so weit wird es nicht kommen, kämpf einfach weiter und schaffst das auf jeden Fall, du bist ein Kämpfer. Ich meine, man muss auch wirklich vor diesem Kind den Hut ziehen. Während den Chemotherapien, wenn die Chemotherapie zu Ende war und wir nach Hause gekommen sind, der ist zum Fußballtraining gegangen. Das macht kein anderer. Naja, klar, ja. Aber das glaube ich schon, dass das auch sehr schwierige Gesprächssituationen sind. Wenn so ein Kind das fragt und was soll man dann antworten? Und man muss natürlich Mut zusprechen und positiv sein und ihm Kraft geben. Ne? Das ist ja das Allerwichtigste, ja. Nancy, also dann drücken wir alle die Daumen, dass der Kleine wieder ganz topfit wird und dann auch topfit bleibt. Ja, ich wollte nur sagen, wir feiern dieses Jahr auch ein anderes Weihnachtsfest. Wir fahren nächste Woche alle Mann zusammen zu viert in eine Familienreha. In der Familienreha? Ach, ja. Das ist ja interessant. Zu Weihnachten und Silvester. Also der Kleine muss in eine Reha-Maßnahme? Ja. Und ja. Da kommt die ganze Familie jetzt mit? Da kommt die ganze Familie mit. Ach, das ist ja toll, das geht. Das geht. Ja, dann ist das ein ganz anderes Weihnachten als sonst die Jahre wahrscheinlich zu Hause. Richtig, genau. Weißt du schon, was da auf euch zukommt dann am Heiligen Abend zum Beispiel? Nein, gar nicht. Wir sind eigentlich voll gespannt. Ich meine, ich habe heute die Adventskalender für die Kinder gebastelt, was wir auch alles so mitnehmen werden und ja. Ein bisschen Lichterketten schon beiseite gepackt. Ach, das wird sicher sehr nett werden. Da sind ja sehr viele Kinder und die in der Klinik werden da schon drauf eingestellt sein, was man da Weihnachten macht. Und das wird sicher ein schönes Fest werden für euch. Richtig. Ja, also zusätzlich zu den guten Wünschen zur Genesung, dann auch noch ein schönes Weihnachtsfest dir und deiner Familie und dem Kleinen. Jawohl, ich danke dir. Alles Gute, Nancy. An alle Eltern, wirklich, die es selber irgendwo betrifft, viel, viel Mut. Gut, dass du es sagst. Liebe Nancy, alles Gute. Ja, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. So, um 1.31 Uhr begrüße ich sehr herzlich Kahn. Kahn ist 25, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Kahn. So, ich möchte zunächst einmal der Nancy alles Gute wünschen und ihrem Sohn und sehr viel Durchhaltevermögen. Sehr nett von dir, vielen Dank. So, ich habe ein ganz großes Problem, Domian, und ich hoffe, dass du mir da einen klugen, weisen Ratschlag geben kannst. Ich bin seit 4 Jahren mit meiner Frau zusammen. Ja. Wir haben eine Fernbeziehung gehabt mit Höhen und Tiefen und seit kurzem sind wir frisch verheiratet. Mhm. Innerhalb dieser 4 Jahre bin ich einmal ihr fremdgegangen. Mhm. Und allerdings habe ich es ihr aber auch eingestanden. Ich wollte nicht, dass wir eine Ehe basierend auf einer Lüge gründen. Ich wollte wirklich eine reine Weste haben und einen reinen Tisch habe ich gemacht. Also das hast du vor der Eheschließung gesagt, dass du fremdgegangen bist? Genau, ich habe es ihr gesagt, ja. Ich habe sie alles offenbart. Und wie lange liegt denn dieses Fremdgehen zurück? Ein Jahr. Ja. Genau. Und ich habe es gerade nicht verstanden. Da war eine Stimme. Wie lange seid ihr verheiratet jetzt? Wir sind seit knapp 2 Monaten verheiratet. Achso, 2 Monate, okay. Mhm. Ja. Wir sind halt 3,5 Jahre zusammen gewesen und seit knapp 2 Monaten verheiratet. Mhm. So, und frisch verheiratet. Wir waren auch in den Flitterwochen, lief eigentlich alles ganz gut. Und seitdem wir dazugekommen sind, die Ehe läuft wirklich katastrophal. Wir haben jeden Tag Streitigkeiten, wir haben uns wirklich in den Haaren, sie weint jeden Tag, sie schreit mich an, ich schreie sie an. Es ist sogar dazu gekommen, dass wir sind wirklich alles andere als gewalttätige Menschen, aber wir wenden gegeneinander auch wirklich Gewalt an. Ich musste ihr schon sogar eine Backpfeife geben. Sie ist mit einem Messer auf mich zugelaufen, hat meinen Oberarm aufgeritzt. Also ganz unschöne Sachen sind geschehen. Und wirklich wegen Gründen, die wirklich eigentlich keiner nachvollziehen kann. Und vorher... All die Jahre lief es gut zwischen euch beiden? Also wir haben Höhen und Tiefen gehabt, aber so wie es jetzt gelaufen ist, das haben wir noch nie zuvor erlebt. Lass mich noch fragen, wie hat denn deine Frau darauf reagiert, als du ihr vor einem Jahr gebeichtet hast, dass du mal fremdgegangen bist? Also für sie ist natürlich eine Welt zusammengebrochen. Ne? Also sie war natürlich sehr traurig, aber ich habe es dann halt wieder gut gemacht mit der Zeit. Und das war dann auch kein Thema mehr? Sie wirft es mir bis heute noch vor. Aber wir versuchen es halt zu ignorieren und nach vorne zu schauen. Ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe, sie jetzt in dem Moment glücklich zu machen und diesen einen begangenen Fehler zu verzeihen. War die Stimmung denn auch schon so angespannt, bevor ihr geheiratet habt, die Monate? Genau, also wie gesagt, wir haben halt eine Fernbeziehung gehabt, da sieht man sich nicht. Da ist man halt viel leichter gereizt, da hat man jemanden, den man sofort in den Arm nehmen kann. Mhm. Und selbst deswegen hat man immer halt so ein bisschen gereizte Stimmung gehabt, Ja. Und seit ihr verheiratet seid, wohnt ihr jetzt auch zusammen? Genau, richtig, wir wohnen auch zusammen. Sie ist für mich, also sie kommt aus dem Raum Stuttgart, sie ist ausgezogen, knapp 500 Kilometer. Ja, das heißt, das ist für euch ist auch eine ganz neue Lebenserfahrung, so eng jeden Tag miteinander zu leben. Richtig, genau. Das erste Mal leben auch zusammen, sonst haben wir uns wirklich nur einmal im Monat übers Wochenende gesehen und jetzt jeden Tag, also ist schon was ganz anderes. Wie erklärst du dir denn diese Spannung, diese Aggression zwischen euch beiden? Also es geht mehr darum, also ich bin ein sehr familiengebundener Mensch und meine Frau, sie ist wirklich sehr locker flockig aufgewachsen und so eine familiäre Bindung hat sie nicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt alle 2 Tage mal zu meinen Eltern gehe, mal was essen gehe, ein bisschen mit dem Zeit verbringe, darauf kommt sie zum Beispiel absolut nicht klar. Sie sagt, sie hat für mich ihre Familie verlassen, ihre Freunde verlassen, dann würde ich gefälligst noch mal Zeit mit ihr verbringen und nicht mit irgendeinem anderen, auch nicht mit meiner Familie. Kommt sie denn, lass mich immer ein bisschen zwischendurch fragen, dann wird es mir klarer. geht sie denn nicht mit zu deiner Familie? Das sind ja immerhin dann ihre Schwiegereltern. Nein, nein, sie möchte nicht mitkommen, weil sie sich mit denen halt nicht gut versteht und ich möchte sie auch dazu nicht zwingen. Okay. Aber sie möchte es auch mir verbieten quasi, dass ich da hingehe und das sehe ich auch nicht ein. Deswegen schaukelt sich hoch. Das ist unser Ausgangsstreit und dann kommen noch ganz viele andere Sachen dazu und wie gesagt, dann kommen auch dann diese Beleidigungen, Beschimpfungen, teilweise auch Schläge. In letzter Zeit kassiere ich halte mich wirklich zurück. Mhm. Das kann auch so nicht weitergehen. Hast du ja gesagt, in letzter Zeit kassiere ich? Also ich kassiere es. Also ich lasse sie halt gewähren, sie schlägt, ich lasse die Aggression einfach raus, ich erdulde es halt. Aber ich stoße auch jetzt auch langsam auf meine Grenzen. So, aber mein eigentliches, ja? Würdest du denn sagen, dass das wie du es erlebst, dass die Streitereien und die Aggression eher von ihr ausgehen als von genau, dir? Genau. Also sie hat Wutausbrüche. Ich habe halt nur ein einziges Mal einen Wutausbruch gehabt. Und wenn ich Wutausbrüche habe, ich habe meinen Laptop kaputt gemacht, mein Handy gegen die Wand geknallt. Also dann vergreife ich mich ja an die Gegenstände, aber sie vergreift sich immer an mich. Wo ist sie eigentlich im Moment? Sie ist am Schlafen, ist im Schlafzimmer. Das heißt, ich kann mit ihr nicht reden? Also ich habe ihr gesagt, dass ich dich anrufen werde. Sie hat gesagt, sie wird eventuell im Laufe, also nach der Sendung oder im Laufe des nächsten Tages mit dir gerne mal reden, wenn es möglich sein sollte. Mit mir? Ja, also wenn überhaupt, hat sie gesagt, ja, dann können wir später reden. Aber in der Live-Sendung möchte sie nicht auftreten. Möchte sie nicht auftreten. Das ist ja schade, weil ich natürlich sehr interessiert wäre, was sie für eine Sichtweise hat. Genau. Kannst du es mir ja vielleicht sagen. Wie begründet sie es denn? Also sie sagt, sie hat ihr ganzes Umfeld für mich verlassen, ihre Familie verlassen, ihre Freunde verlassen. Dann soll ich gefälligst Zeit auch mal mit ihr verbringen. Ich akzeptiere es doch, ich verbringe auch viel Zeit mit ihr. Und ich treffe mich halt. Geht es denn nur um dieses Zeitverbringen oder gibt es auch noch andere Sachen, die sie dir vorwirft? Genau, da gab es noch etwas, sie hat vor kurzem etwas erlebt. Also ich habe kurz bevor ich geheiratet habe, habe ich einmal meine Ex-Freundin wieder gesehen. Hm. Wir haben einmal kurz die Telefonnummern ausgetauscht und einmal uns zum Kaffee getroffen und einmal uns halt geplaudert. Und sie hat das halt auch noch rausbekommen. Okay, war nicht korrekt von mir. Ja klar, natürlich. Sie ist ja gebranntes Kind. Und da wittert sie natürlich, dass sich da schon wieder irgendetwas anbahnt. Deswegen wirft sie es mir vor. Und es ist dann so eskaliert, dass sie mir danach den Oberarm aufgeschlitzt hat und mich mit einem Messer bedroht hat. Du hast das auch heimlich gemacht. Du hast dich heimlich mit dieser Ex-Freundin getroffen. Genau, habe ich gemacht, ja. Weil ich kein Verständnis dafür hatte. Das ist wirklich ein ganz anderes Thema an sich. Ist auch eine sehr komplizierte Sache gewesen. Also man kann sagen, diese Ehe ist im Moment so richtig zerrüttet. Richtig, aber es kommt noch, also es wird noch schöner. Also ich habe dann gesagt, so, wenn sie heute schon mal einen Oberarm aufreißt, dann wird entweder morgen dazu kommen, dass sie mich tötet oder ich werde noch gewalttätiger werden, ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe sie wieder nach Stuttgart geschickt zu ihren Eltern, haben halt eine Woche Abstand voneinander genommen. Mhm. Wir waren noch beim Psychiater und der hat uns das auch empfohlen. Mhm. Und da haben wir halt uns zusammengerafft. Okay, ich habe sie dann vor zwei Tagen wieder abgeholt. Mhm. Haben wir heute miteinander geredet, haben ferngesehen und dann hat sie heute zum Beispiel mir so ganz salopp im Nebensatz gesagt, ach Schatz, weißt du, ich habe auch schon mal was mit Frauen gehabt. Ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Das hat sie mir nie erzählt, dass sie bisexuell gewesen ist und das hat sie mir dann heute... Wann war das denn? Wann hat sie denn mit Frauen was gehabt? Das hat mit 14 angefangen, als sie 14 war und das letzte Mal hatte sie was mit 22, also sie meinte von 22, 23 hatte sie was gehabt. Okay, hat sie das gehabt, während sie mit dir zusammen war? Sie meint nein. Also sie hat ja, aber dann ist doch okay, oder? Grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, aber sie hat es mir ja nicht gesagt. Na gut, sie hat ist das jetzt heimlich. So? Also ich bin schon grundsätzlich interessiert drin gewesen, dass sie mir die Wahrheit sagt. Als ich sie kennengelernt habe, sie hat sich ganz anders vorgestellt. Na gut, das ist ja nun nicht schlimm. Dann hat sie dir die Wahrheit halt jetzt gesagt. Das finde ich jetzt nicht so gravierend, dass sie das so lange verschwiegen hat. Ja, also aber oder ist dir das doch ein bisschen unangenehm oder ein bisschen eklig? Ist das schon unangenehm, insofern unangenehm, weil teilweise, sie hat noch die Details erzählt, mit wem sie was gehabt hat und das sind ihre besten Freunde und zu denen hat sie heute noch Kontakt. Sie geht teilweise zu denen nach Hause, sie schlafen in einer... Ach so, das heißt, da bist du jetzt natürlich, bist du wiederum eifersüchtig und denkst, wer weiß... Glockenläuten, selbstverständlich. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt bei diesem paar Mal geblieben ist, ob da wirklich was gelaufen ist. Wie hast du denn heute reagiert, als sie das gesagt hat? Also wie gesagt, wir haben noch vorher all diese Probleme gehabt und das Erste, was ich gesagt habe, ist, ich habe erstmal nichts gesagt, 10 Minuten geschwiegen. Das Erste, was ich gesagt habe, war, ich will die Scheidung. Oh. Ich kann das nicht haben. Weil, wie gesagt, das, was wir vorher erlebt haben, ist schon wirklich eine Katastrophe für sich. So benimmt sich kein frisch verheiratetes Ehepaar. Und nachdem ich erfahre danach, dass sie 4 Jahre lang mich belogen hat, betrogen hat. Naja, langsam. Betrogen hat sie dich ja wahrscheinlich nicht. Sie hat dir etwas verschwiegen. Ja, okay, und du sollst mal klein mit Hut sein. Du bist während der Beziehung fremdgegangen. Also, aber lassen wir gar nicht jetzt kleinkariert gegenseitig die Sachen aufrechnen. Ja. Was ist denn da überhaupt noch gut zwischen euch beiden? Was zwischen uns, also ich weiß noch, dass ich sie definitiv liebe. Ich habe Gefühle für sie. Ich weiß, dass sie mich liebt, Gefühle für mich hat. Das sagst aber, du jetzt so. Ich höre das aber überhaupt nicht raus. Überhaupt nicht. Ja. Das genau war so. Vielleicht mal so. Ich wundere mich ja sowieso, dass ihr geheiratet habt, wenn das vorher, wie du gerade erzählt hast, auch schon nicht so dolle war. Ja. Ja. Wie was gesagt, jetzt? Also wir versuchen auch deshalb unsere Ehe zu retten, aber wie gesagt, wenn es so weiterläuft, wie es läuft, wird es nicht mehr lange halten. Ich ertrage das auch wirklich nicht mehr. Ja, teilweise. Also dann, ich kann, wenn, will sie denn die Ehe retten? Sie möchte auch die Ehe retten. Ja, gut. Sie ist auch daran interessiert, ich bin auch daran. Wir haben da 4 Jahre investiert. Und so, das ist doch ein gutes Wort. Sie ist interessiert und du bist interessiert. Das ist die beste Voraussetzung, zu einer Eheberatungsstelle zu gehen. Das möchten wir auch. Aber wie gesagt, wir haben versucht, Kontakte zu knüpfen. Man gibt uns erst einen Termin für im Neujahr. Also was soll ich mit einem Eheberatungstermin im Februar machen, wenn die Möglichkeit besteht, dass wir uns bis dahin selbst töten? Ja, also da seid ihr seid erwachsene Leute. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch nicht beherrschen könnt, genau, dann müsst ihr sofort die räumliche Trennung vollziehen. Ja. So, und dann, das ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Dann geht sie wieder nach Stuttgart oder wohin auch immer. Und ihr müsst dann abwarten, ob ihr dann noch den Termin überhaupt in Anspruch nimmt. Also ich finde, das hört sich so dramatisch an, dass ihr schon Angst habt, euch gegenseitig umzubringen. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was die Eheberatung genau soll. Aber macht es, versucht es auf jeden Fall. Und wenn dabei rauskommt, dass ihr nicht mehr miteinander könnt und nicht mehr zueinander passt, das wäre ja auch ein Erfolg der Eheberatung. Selbstverständlich. Aber wenn du das so formulierst, dass du Angst hast, da passiert wirklich schlimme körperliche Gewalt, dann... Also ich erkenne sie nicht, ich kann mich teilweise auch nicht mehr wieder erkennen. So, dann trennt euch sofort den Morgen, Schluss, morgen auseinander. Morgen erstmal räumliche Trennung und dann kann man weitersehen. Mensch, das ist ja schlimm. Stell dir mal vor, du im Affekt stellst du irgendetwas an und du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Und sie genauso. Ja, genau. Aber was mich wirklich sehr stutzig macht, das kann ja nicht sein, dass es dieser banale Grund ist. Wegen solchen Kleinigkeiten hat sich unsere ganze Beziehung verändert. Das kann ja nicht sein. Weißt du, was ich glaube? Man sagt immer wegen dieser Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten sind die Auslöser. Tief in eurem Herzen hat sich schon über einen langen Zeitraum hat sich etwas entwickelt, was darauf hindeutet, dass ihr nicht mehr miteinander könnt. Die Kleinigkeiten sind nur die Funken, die das Feuer dann auslösen. Ja. Faktum ist, dass da 2 Leute sind, die sich ständig in den Haaren haben. Ja. Und die sich nicht gut tun. Die schlechte Stimmung sich gegenseitig machen und sogar Gefahr für Leib und Leben besteht. Also dann muss man die Konsequenz rausziehen. Erstmal räumliche Trennung. Und dann guckt man weiter. Ja. So, ich möchte aber, vielleicht kriegen wir doch noch irgendwie noch einen Dreh hin, dass ihr auch noch eher zu einer Beratungsstelle gehen könnt. Deshalb möchte ich, dass meine Psychologin gleich nochmal mit dir spricht. Ja, das wäre sehr gut. Und wenn wir vielleicht Adressen bekommen würden. Ja, genau, das können wir dir alles geben. Also wäre wirklich sehr toll. So, Karin, meine Psychologin, die dich jetzt gleich anrufen wird, heißt Sabine. Ich bitte dich aufzulegen und sie wird sich bei dir melden. Vielleicht nicht sofort, aber in ein paar Minuten. Okay, und dann wünsche ich, dass ihr euer Leben in den Griff bekommt. Wie auch immer. Ich danke dir, wünsche noch einen ganz angenehmen Abend. Sehr gerne. Alles Gute, Karin. Ja, dir auch. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Claudia. Claudia ist 26. Hallo Claudia. Hallo. Hallo Claudia. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, mein Mann hat seit 2 Jahren Borderline. Ja, also eine ziemlich heftige seelische Erkrankung. Ja. Ja. Mit Depressionen und halt allem möglichen Scheiß damit bei. Ja. So dass wir halt auch alle 2 Tage im Krankenhaus sind und zum Nähen. Alle 2 Tage im Krankenhaus? Zum Nähen. Zum Nähen, weil er sich das Küchenmesser halt in der Küche, wenn er in seinem Loch ist, dann nimmt er sich halt das Küchenmesser oder geht in die Küche und nimmt sich halt das Küchenmesser und ritzt sich dann halt auch die Arme auf. Ja. Also richtig, er fügt sich große Wunden zu, die genäht werden müssen. Ja, die letzte war jetzt 16, auf jeden Fall 1,6 Millimeter. Tief? Ja. Das heißt, er fließt Blut und... Ja. Wie wenn er seine Arme so zeigt, wie sehen die Arme aus mittlerweile? Mittlerweile mussten jetzt schon 5-mal, also mit heute waren wir, oder heute, ja, gestern Abend sind wir auch ins Krankenhaus gefahren, weil er auch wieder genäht werden musste. Und jetzt sind da mittlerweile 5 Narben, die halt, da wo jetzt in 3 sind jetzt noch Fäden drin, oder in 2. In 2 sind noch Fäden drin. Und halt, ja, beide Arme sehen halt ziemlich zerschnitten aus. Ist er denn in einer psychologischen Behandlung? Nein, weil die meisten Psychologen, die wir angerufen haben, die sagen halt, das ist uns zu zeitaufwendig. Oder die melden sich halt gar nicht zurück. Das ist ja eine komische Argumentation, das ist uns zu zeitaufwendig. Ja. Das ist ja nur eine klare seelische Erkrankung, die behandelt werden muss. Ja, Borderline ist denen alle zu zeitaufwendig und er war jetzt auch schon insgesamt 8-mal in der Psychiatrie. Und das letzte Mal war 8 Wochen drin und da haben wir halt gedacht, da hat er eine Therapie gemacht, da haben wir halt gedacht, dass es dadurch halt, dass ihm da geholfen wird. Ja. Ja, dann ist er nach den 8 Wochen nach Hause gekommen und jetzt fängt die gleiche Scheiße wieder an. Ja. Immerhin 8 Wochen war er in der Therapie. Hat er denn gesagt, dass ihm das gut getan hat da? Nein. Nein? Nein. Da hat er sich dann halt auch zwischendurch halt mal, wo er dann zu Hause war am Wochenende, dann halt auch verletzt. Und so, dass wir ihn dann wieder dahin gebracht haben in die Psychiatrie und ja. Hast du oder hat er eine Ahnung, woher diese Erkrankung gerührt, Auslöser ist? Ich habe mit meiner Schwiegermama gesprochen und die sagte halt von wegen, dass das halt wohl vielleicht aus der Kindheit kommt, weil er mehr bei seinen Großeltern war als bei seiner Mama zu Hause. Ich weiß aber nicht, was da war. Da wollte sie auch nicht drüber sprechen. Da will sie irgendwann mal mit mir drüber sprechen. Und er hat dir davon auch nicht erzählt? Nein. Nein. Zum Beispiel, ob er körperliche Gewalt hat erfahren Nein. müssen? Nein. Hat er nicht. Hat er nicht? Hat er nicht. Also er erzählt auch nichts davon. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt fast am 12.12. dieses Jahr 2 Jahre verheiratet. Und er hat das seit 2 Jahren? Ja. Also fing es mit der Eheschließung an? Ja, er hatte es davor, aber davor war es noch nicht so schlimm, dass er halt jeden Tag sich verletzt hat. Davor war es halt, dass es vielleicht einmal im Monat vorgekommen ist. Wusstest du das vorher auch? Nein. Nein? Nein. Er hat es dir nicht erzählt? Nein, er wusste das vorher selber nicht, dass er diese Krankheit hat. Ja gut, aber er wusste ja, dass er sich verletzt. Ja, ja. Und das hat er dir auch nicht erzählt? Nee, das fing, also ich bin im März? 2008 bin ich zu ihm gezogen und da fing das halt dann auch halt an, dass er zum Psychologen gegangen ist und dass der dann halt Tabletten aufgeschrieben hat, wo es halt dann schlimmer durch wurde. Ja. War das für dich nicht auch am Anfang so ein Gefühl der Hilflosigkeit? Was macht man da als Freundin und Ehefrau? Ja, da kann man eigentlich nichts machen. Da kann man höchstens nebenstehen, ihm versuchen, das Messer, so wie ich das mache jetzt im Moment, ihm das Messer aus der Hand zu nehmen. Und halt ihm versuchen, die Kraft zu geben, meine Kraft, die ich habe, ihm zu geben. Ich hole mir die von meiner Familie, die gibt mir zwar auch Kraft, aber nicht so viel, aber so von Freunden oder so, die geben mir halt auch Kraft. Und ist natürlich letztendlich auch belastend für eure Ehe. Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Aber diese Krankheit ist wahrscheinlich zentrales Thema eurer Ehe, oder? Ja. Also es vergeht kein Tag, wo ich denke, so von wegen, na, passiert wieder was. Also es gibt keine Entspannung. Nee. Wie läuft das Eheleben ansonsten zwischen euch beiden? Ja, es gibt halt Tage, wo er halt mal gut drauf ist, wo er dann halt 2 Tage mal nicht sich verletzt. Und dann ist irgendwie sei es von Freunden oder was, die irgendein falsches Wort sagen und schwupps, hat das wieder. Wie geht ihr miteinander um? Geht ihr zärtlich miteinander um? Nicht wirklich. Nein. Das im heißt, Moment halt, also so, wir kuscheln halt viel zusammen und... Also Sex gibt es auch nicht? Ja, doch. Doch, das schon? Das schon, ja. Hast du den Eindruck, dass er das gerne macht oder ob er es, oder macht das dir zuliebe? Ja, ich meine, dass das mir zuliebe macht. Aber das sagt er nicht so? Nee. Also, er ist jetzt auch im Schlafzimmer und hört das jetzt halt auch, was ich so sag und... Naja, es ist ja auch nicht schlimm, das kann man ja auch aussprechen. Also, ja, klar. Wenn das aber ist, er weiß das auch. Also. Ja, es ist ja eine schwere und ernstzunehmende Erkrankung. Und das muss man ja auch respektieren, dass man dann keinen Bock auf Sex hat zum Beispiel, unter Umständen. Ja, es gibt halt Tage, da hat er dann halt so nicht den Verletzungsdruck, da hat er dann mehr so den Sexdruck, wo er dann den ganzen Tag am liebsten im Bett bleiben könnte und miteinander schlafen könnte. Oder es gibt halt Tage, da hat er dann den Verletzungsdruck. Ja. Was macht der vom Beruf? Der hat Bürokaufmann gelernt. Und geht dem Beruf auch nach im Moment? Nein, er geht in eine Behindertenwerkstatt. Also, und die Arbeit, die er da macht, bringt diese Erkrankung auch Schwierigkeiten dann für sein Arbeitsleben mit? Ja. Wie macht sich das deutlich? Also wenn er nach Hause kommt, so wenn er arbeiten ist in der Werkstatt halt, der wird morgens abgeholt und dann, wenn er nach Hause kommt, dann nachmittags, dann gucke ich schon meistens so die Arme nach, weil das ist eigentlich schon so Gewohnheit, ihm also dann die Arme nachzugucken. Ach so, dann hat er vielleicht mal mit einer Schraube oder so halt kleinere Verletzungen, also halt so angeritzt. Ah ja. Und nicht mit dem Messer oder halt so. Warum arbeitet er in einer Behindertenwerkstatt? Weil er einen Betreuer hat und der Betreuer das so wollte. Und warum hat er einen Betreuer? Ja, für die Finanzen, Gesundheit und... Aber er hat keine Behinderung in dem Sinne? Nein. Nein. Und die Borderline-Erkrankung zählt ja nicht als Behinderung? Ja. Ja. Ach so, da ist ein Betreuer eingesetzt, der das dann organisiert? Ja, vom Gericht halt ein Betreuer. Also halt. Und warum ist dieser Betreuer eingesetzt worden? Weil er in der Psychiatrie war. Und die haben halt gesagt, von wegen, dass die halt... ich glaube, der sollte ein halbes Jahr erstmal sein, der Betreuer, damit er halt so seine Finanzen im Griff kriegt. Und gab es da vorher Probleme? Ja. Und das konntest du nicht regeln? Nein, weil das war vor meiner Zeit und da weiß ich nichts von. Also halt. Stelle ich mir auch noch schwierig vor für euch. Da ist jetzt noch ein Dritter im Bunde, der mitentscheidet, was so passiert, oder? Ja. Oder wie ist das? Ja, vor allen Dingen, wenn man den Betreuer dann anruft und sagt, er soll nach hier hinkommen. Wir hatten hier schon so oft die Polizei, die den Krankenwagen stehen und haben ihn dann auch angerufen, haben ihm gesagt, er soll bitte nach hier hinkommen. Da hat der Betreuer dann zu den Polizisten gesagt, ja wieso, Sie sind doch da, wofür kriegen Sie Ihr Geld? Oh, also das heißt, da ist kein gutes Verhältnis zwischen euch und dem Betreuer? Nein, ich mag den Betreuer auch nicht. Wie oft kommt denn so ein Betreuer überhaupt dann zu euch? Also der war jetzt bis jetzt zweimal hier. Zweimal in welcher Zeit? Spanne? Halbes Jahr. Ja, das ist nun nicht so dolle, ja, ne, würde ich sagen. Das heißt, der beschäftigt sich ja gar nicht wirklich intensiv dann mit deinem Mann. Nee. Das heißt, eigentlich, wenn er Betreuer ist, müsste er sich doch auch darum kümmern, dass er schnell in eine Therapie kommt und das ist alles, ne? Müsste er eigentlich. Ja, aber er will ihn halt wieder in die Psychiatrie kriegen, da wo er schon war. Und das will dein Mann nicht? Nee. Ja, das finde ich auch völlig in Ordnung, wenn dein Mann sich dann nicht wohlgefühlt hat. Nein, weil er gesagt hat, da wird ihm nicht geholfen. Ja, und genau, das was bringt ich ihm das? Ja. Jetzt haben wir am 13.12. haben wir in Längerich, also auch ist auch eine Psychiatrie, die ist extra für Borderline da. Und da haben wir jetzt einen Termin. Ich hoffe, dass das schnell über die Bühne geht. Und das würde er denn auch machen dann? Ja, das hat er, da hat er gesagt, ja. Wann, ich habe es gerade nicht verstanden, wann ist das am? Am 13.12. Oh, das ist ja schon bald. Ja. Ja, das ist doch eine Perspektive. Ja, ja. Das ist eine Perspektive. Das heißt, dein Mann will dahin. Ja. Das ist eine Fachklinik für Borderline-Erkrankungen. Ja. Da kann man ja schon ein bisschen hoffen dann. Ja, das hoffe ich halt, weil er schläft halt nachts auch nicht. Er hat Schlaftabletten, aber er schläft nicht. Was macht er denn da nachts? Ja, rumgeistern. Sich am PC setzen. Verstehe. Oder. Für wie lange wird er dann in der Klinik sein? 12 Wochen. Ja. Aber das finde ich ja schon mal sehr, sehr, sehr, sehr gut, Claudia. Ja. Dann bleibt mir ja eigentlich, euch wirklich von Herzen zu wünschen und vor allen Dingen natürlich deinem Mann, dass dieser Klinikaufenthalt wirklich dann was bringt und er den Betreuer dann irgendwann hoffentlich wieder los ist. Ja, und das ihr hoffe dann, ich auch. Ja, und ihr über euer Leben eigenständig entscheiden könnt. Ja, vor allen Dingen, man fühlt sich auch selber nicht wohl, wenn man dann jeden Tag so, wenn man nachts dann halt, man schläft ja selber auch nicht, man hängt dann mit einem Ohr so, ne, was macht er? Und Claudia, vielleicht um dir noch ein paar Ratschläge zu geben, wie du damit umgehen kannst, rufen wir dich gleich nochmal an. Einverstanden? Okay. Sehr gerne machen wir das. Alles Liebe, alles Gute dir und deinem Mann. Danke. Tschüss, bis gleich, ciao. So, das war Claudia und hier ist die Katharina und die Katharina ist 24. Guten Morgen. Guten Abend. Guten Abend. Ja, guten Abend ist vielleicht noch netter. Ja. Katharina, was ist dein Thema? Ich habe folgendes Problem und zwar, ich bin ungewollt schwanger geworden und stehe nun vor der Entscheidung, ja, was mache ich nun? Behalte ich das oder nicht? Also ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr ambivalent. Ich komme da irgendwie auf gar keinen... Wer ist denn dein Vater? mein Freund. Ach, dein Freund, also mit dem du richtig schon und länger zusammen bist? Nee, länger noch nicht. Wie lange? 5 Monate. Und wieso habt ihr nicht ordentlich verhütet? Ich habe halt meine Pille irgendwie abgesetzt, weil ich auf einmal irgendwie rausgestellt hatte, da gab es irgendwie so eine neue Studie, dass die ein extrem hohes Schlaganfallrisiko in sich birgte, und habe die halt aus dem Grund abgesetzt. Naja, und da waren halt irgendwie diese kurze Zeitspanne, wurde halt nicht verhütet, was natürlich schon ziemlich doof ist, ne? Richtig, ganz genau. Und das, und genau dieser Punkt ist es halt, dieses ziemlich doof, also wo ich mir halt denke, wenn man da selber irgendwie so gefahrlässig mit umgeht oder dann halt irgendwie da nicht so dran denkt, finde ich es halt irgendwie so fies, weil es ist ja ein Leben. Nur weil ich da jetzt nicht in dem Augenblick das gemacht habe, jetzt jemand anderem quasi das Leben zu verwehren, weil ich nicht wollte, weil das Leben sucht sicher seine Nische und jetzt ist es da. In der wievielten Woche? In der siebten. In der welchen? In der siebten. Siebte Woche. Und was sagt dein Freund? Der will das haben. Der will das haben. Ja. Und was spricht bei dir? Du sagst, du bist ambivalent. Was spricht dagegen? Also, ich habe mit Kindern überhaupt nichts am Hut. Auch noch nie gehabt. Und bin halt eigentlich, also ich habe voll andere Pläne. Also ich bin momentan also alles andere als bodenständig und will rumreisen und die Welt sehen. Was machst du? Was machst du beruflich? Ich bin momentan bin Barkraft. Was bist du? Barkraft. Arbeitest in einer Bar? Ja. Was heißt Barkraft? Finde ich einen komischen Ausdruck. Bist du Striptease-Tänzerin oder? Nein, um Gottes Willen, nein. Du bist Kellnerin, oder? Ich habe mit Getränken zu tun. Ich stehe hinter der Bar und mache Getränke. Ich dachte, Barkraft wäre der schicke Ausdruck für Table-Dancerin oder sowas. Das machst du nicht. Nein. Hast du schon mal durchgespielt, so in Gedanken, wie du dich vielleicht fühlen würdest, wenn du abtreibst? Ja. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass vielleicht, wenn man es hinter sich hat, dass es dann vielleicht geht. Also bestimmt rechnet man noch jahrelang immer wieder zurück, na, wie alt wäre jetzt dieses Kind, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber eigentlich ist es, danach, ich kann ganz ehrlich, ich kann es nicht sagen, irgendwie geht es mir um diesen Augenblick momentan. Und ich habe einfach irgendwie so, ich kann es nicht einfach so leichtfertig entscheiden. Und mein Problem ist, ich weiß nicht, woran ich es festmachen soll. Also ich habe beides durchgespielt. Ich habe auch die andere Kategorie mal durchgespielt. Und es ist so schwierig. Ja, wahrscheinlich kein richtig oder falsch, glaube ich. Das ist das Problem. Du hast ja gerade beides gehen. Du hast ja gerade was schon so von Herzen gesagt. Das Leben sucht sich seine Bahn. Und nun ist es da eben entstanden. Und weil ihr nicht aufgepasst habt, und das ist ein Mensch und ein lebendes Wesen, hast du so gerade gesagt. Richtig. Und du hast auch gesagt, es passt mir nicht so in den Kram, ich habe ganz andere Pläne. Aber das Leben besteht ja daraus, dass man vielleicht von heute auf morgen andere Wege gehen muss oder sollte oder darf. Und die Wege sind ja nicht unbedingt schlechter, die sind dann halt anders, als man das vielleicht vorher geplant hat. Da hast du recht, wahrscheinlich ist es irgendwie so dieser Gedanke, irgendwie dieses absolut anders. Und davor habe ich halt irgendwie totale Angst. Also ich kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen. Vielleicht auch, wenn man so sagt, ich habe mit Kindern nichts am Hut. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ändert sich das auch wiederum auch schlagartig, wenn es das eigene Kind dann ist, wenn es dann da ist. Dass man's dann das glaube ich auch. Das habe ich auch schon so oft gehört. Also die Evolution hat das ja auch so super eingerichtet mit seinem ganzen Hormon- und Oxytocin-Sachen. Ja. Das ist ja wirklich auch nochmal so eine ganz irre Sache. Katharina, ich kann hier keine Schwangerschaftsberatung machen, das weißt du. Ne? Ich weiß. Das ist natürlich eine ganz, ganz persönliche Entscheidung. Dein Freund will es. Das finde ich ja schon mal toll, dass er dich nicht unter Druck setzt und sagt, hier, pass auf, du musst abtreiben. Das finde ich schon mal super. Warst du denn schon bei einer Beratungsstelle? In einer Beratung? Ja, aber diese waren total inkompetent. Ach. Muss ich jetzt mal so sagen. Dann nenn mal jetzt nicht den Namen, das wollen wir hier nicht drüber beitreten, aber wir würden, also ich würde gerne mal ein bisschen noch nachschauen und hier nachschlagen im Hintergrund, und dass wir dir noch eine andere Beratungsstelle geben. Eine hoffentlich kompetentere. Ja. Ja? Das heißt, weil die Sendung gleich vorbei ist, du hörst die Musik im Hintergrund, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal und wir versorgen dich damit noch neuen Informationen. Und dann, wie auch immer die Entscheidung fällt, es möge die richtige und kluge und weise Entscheidung sein. Das wünsche ich von Herzen, Katharina. Vielen Dank. Alles Gute und wir melden uns gleich nochmal. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Moritz Güldenring. Und morgen heißt unser Thema das Geheimnis meines Lebens. Ich möchte mich gerne mit euch über das größte Geheimnis unterhalten, was ihr so mit euch herumtragt. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, gerne auch mailen. Und na, ich wünsche euch dann einfach eine gute, eine schöne Nacht und sag bis morgen. Tschüss.